E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Heute beschäftigen wir uns mit der digitalen Agenda der Bundesregierung und Österreich. Ja, also wie ihr vielleicht hören werdet im Laufe des Podcasts, ich bin stimmlich nicht so gut drauf. Wir wollten eigentlich den Paten einladen und euch ein Angebot machen, was ihr nicht ablehnen könnt. Das heißt, wir haben uns heute entschlossen aufzunehmen, aber ich werde heute ein bisschen weniger sprechen als Matthias. So, dann fangen wir gleich an. Mit unserem Thema. Genau, unser Hauptthema ist heute, wie gesagt, die digitale Agenda der Bundesregierung. Und Thorsten würde ich ganz kurz erklären, was die digitale Agenda überhaupt ist und was unsere Bundesmutti dazu sagt. Dann werde ich euch die 7 dort definierten Handlungsfelder kurz erstmal nennen und dann gehen wir in die kurze Analyse dieser Handlungsfelder, was denn da genauer dahinter steckt. Ja, also die digitale Agenda wurde von der Bundesregierung geschaffen und laut der Bundeskanzlerin Angela Merkel ist es eines der wichtigsten Vorhaben der Bundesregierung. Die digitale Revolution betrifft uns alle, sagt sie in ihrem Video. Das ist eine große Chance für die Wirtschaft. Der Wohlstand unseres Landes hängt davon ab, diese zu gestalten. Deutsche Industrie ist stark und leistungsfähig und hat es bisher immer wieder geschafft, sich an die Spitze des Fortschrittes zu stellen. Die Bundesregierung unterstützt die Digitalisierung der Wirtschaft. Ja, und wie will die Bundesregierung all dies schaffen? Durch schnelles Internet in Städten und auf dem Land. Sie wollen die Sicherheit des Internets erhöhen für Privatunternehmen und wichtige Infrastruktur, also wie Energie, Wasser und Gesundheitsversorgung. Wirksamen Datenschutz in europäischer Zusammenarbeit unterstützen und vorantreiben. Und es kommt darauf an, die Chancen der digitalen Revolution zu nutzen. Und Frau Bundeskanzlerin Merkel ist davon überzeugt, Deutschland kann das. Jetzt klingt das aus meinem Munde nicht ganz so kämpferisch wie aus dem Munde unserer Frau Bundeskanzlerin. Deswegen werden wir das Video natürlich auch verlinken. Die Frau Bundeskanzlerin hat das Ganze auf YouTube auch veröffentlicht. An dem ganzen Thema digitale Agenda sind 3 Ministerien beteiligt. Das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium und das Verkehrsministerium. Auch diese 3 Minister haben zur digitalen Wirtschaft ein Video verfasst. Die spare ich mir jetzt im Detail vorzustellen. Die verlinken wir bei uns in den Shownotes. Genau, das ist ja schon mal eine kurze, schöne Zusammenfassung des Ganzen. Wie ich es eingangs schon mal kurz erwähnt hatte, hat die Bundesregierung, um eben diese Maßnahmen oder diese digitale Agenda umzusetzen, 7 Handlungsfelder identifiziert. Das wäre einmal das Feld digitale Infrastrukturen, des Weiteren digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten. Als 3. Handlungsfeld den innovativen Staat, sehr spannendes Thema. Weiter geht's mit der digitalen Lebenswelten in der Gesellschaft. Nicht zu vergessen auch Bildung, Forschung, Wissenschaft, Kultur und Medien. Als 6. dann wichtiges Thema Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft. Und natürlich, wir sind in der EU, auch europäische und internationale Dimensionen der digitalen Agenda. Ja, was verbirgt sich jetzt dahinter? Ich fange direkt mal mit den digitalen Infrastrukturen an. Da ist es ganz einfach das Ziel, eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur mit einer, so steht es da wörtlich drin, mindestens Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde bis 2018 umzusetzen. kann man jetzt für viel halten, kann man auch sagen, mei, da geht noch was nach oben, aber immerhin, es ist mal mit erwähnt. Dazu hat die Regierung 4 Themenfelder definiert. Einmal müssen natürlich Rahmenbedingungen zur Unterstützung des marktgetriebenen Ausbaus geschaffen werden. Dazu sind hohe Investitionen in Hoch- und Tiefbauarbeiten nötig und vorhandene Infrastrukturen bei eben diesen Hoch- und Tiefbauarbeiten sollen transparent gemacht werden, sodass, wenn man schon mal dabei ist, die Straße aufzureißen, auch gleich Glasfaserkabel mit verlegen könnte, um so Kosten natürlich auch im Rahmen zu halten und möglichst nicht zu hoch ausufern zu lassen. Darüber hinaus sollen auch Genehmigungsverfahren für eben solche Bauarbeiten deutlich verschlankt werden, sodass man nicht Asterix und Obelix mäßig nach Passierschein A38 erstmal auf dem Amt verrückt wird, sondern das eben möglichst einfach und problemlos geht. Des Weiteren sollen innovations- und investitionsfördernde Regularien unterstützt werden. Und der Wettbewerb zwischen Unternehmen soll natürlich darüber hinaus gewahrt und notwendige Planungssicherheit für Investitionen geschaffen werden. Dazu gibt es unter anderem dann die sogenannte Netzallianz Digitales Deutschland als Forum und Ideenwerkstatt, wo momentan noch keine Bürger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber immerhin schon beteiligte Personen oder Institutionen diskutieren können, was nötig ist, um das voranzutreiben. Als zweiter wichtiger Punkt sind dort die digitalen Zugänge für ländliche Gebiete genannt. Natürlich, man kennt das, man wohnt auf dem Dorf und da ist es mit der Internetgeschwindigkeit, so sie denn überhaupt da ist, nicht so wahnsinnig weit. Da sollen Anreize geschaffen werden, um eben diese weißen Flecken in ländlichen Gebieten auch mit Breitband zu versorgen. Ein Teil ist zum Beispiel die Initiative der Verbesserung Agrarstruktur und Küstenschutz. Und die bekommt dazu jetzt schon Fördermittel, die natürlich dann auch noch ausgebaut werden sollen. Drittes Thema ist dann die Förderung von Mobilität und die Unterstützung von neuen Diensten. Wichtige Grundlage für Mobilität sind dabei natürlich Frequenzressourcen. Dazu benötigen alle Beteiligten, sprich hier auch zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, rechtzeitig Planungssicherheit, welche Frequenzen für welchen Bedarf zur Verfügung gestellt werden müssen. Interessant ist, dass für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Bundeswehr der Zugang zu ausreichendem Frequenzspektrum als erstes gewährleistet werden soll. Ja, man sieht ja, die Frau von der Leyen schafft einiges in der Bundeswehr, aber darüber lasse ich mich jetzt nicht aus. Mobilität ist natürlich das eine. Weiteres Thema ist natürlich auch das Stichwort Smart Cities. Dabei sollen zum Beispiel die Straßenverkehrssicherheit und Straßenverkehrseffizienz gesteigert werden, zum Beispiel mit intelligenten Verkehrssystemen oder automatisierten Fahren. Zum Beispiel, man kennt das ja, das eigenfahrende Auto, das gab es jetzt schon in diversen Beiträgen, was jetzt schon entwickelt wird und auch so seinen ersten Prototyp bekommt. Das gleiche gilt auch für Schiffe und Bahn, die sollen auch zunehmend autonom fahren. Finde ich jetzt zumindest diskussionswürdig, ob das so sinnvoll ist oder so schön. Klar, Sicherheit ist natürlich ein Aspekt dabei, aber es ist natürlich auch ein Thema der Arbeitsplätze. Des Weiteren wollen erhebliche Sicherheitsfortschritte durch Telematik bei der Beförderung gefährlicher Güter und, der Thorsten hat es am Anfang schon kurz erwähnt, das automatisierte Notrufsystem eCall in Autos etabliert werden. Ja, wie gesagt, das Ganze läuft unter dem Stichwort Smart Cities und ist ein sehr interessantes Thema, weil das natürlich auch in anderen Ländern oder Städten zumindest schon vorbildhaft mal vorgelebt wird. Ein weiteres Thema ist dabei der weitere Aufbau des europäischen Satellitensystems Galileo. Da ist natürlich auch das ganze eCall-Thematik mit dran. Und weiteres Thema ist natürlich der weitere Ausbau des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo, wo unter anderem auch der eCall oder zum Beispiel auch mobiles Bezahlen mit dranhängt. Genau, das war's zum ersten Thema, zu den digitalen Infrastrukturen. Ich würde dann weitergeben an die digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten. Ja, das Thema digitale Wirtschaft. Also wenn man sich dieses ganze Papier der digitalen Agenda anschaut, mag man glauben, dass die Bundesregierung nur für unsere Wirtschaft arbeitet. Denn das Thema digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten ist das größte Handlungsfeld, das umfangreichste. Und in diesem Handlungsfeld werden Dinge erklärt, wie die Bundesregierung das Ganze anfassen will. Also es soll angestoßen, aus- und aufgebaut werden, gestärkt, unterstützt, weiterentwickelt und gefördert. Also in dem ganzen Papier, in dem ganzen Abschnitt des Papiers geht es um Big Data, Cloud Computing, Sicherheit und Vertrauen im digitalen Dienste und Anwendungen, digitale Sicherheitswirtschaft, IT-Mittelstand, Normen und Standards, Industrie 4.0, Smart Services, Smart Home, Smart City, Elektromobilität, Kreativ- und Medienwirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Digitalisierung des Bauens, Gesetze zur Telemedizin und E-Health. Also alles Buzzwords, die durch die Presse geistern. Das ganze Thema digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten ist auch nochmal unterteilt in verschiedene kleinere Abschnitte. Da geht es um die junge digitale Wirtschaft unterstützen. Also man möchte Startups fördern, man möchte den Gründergeist stärken. Also man setzt einen ganz klaren Fokus auf Startups und ganz speziell auf IT-Startups. In Deutschland soll jetzt endlich eine Startup-Kultur etabliert werden. Ob das nach amerikanischem Vorbild geschieht, bleibt offen. Ein weiterer Punkt ist zukunftsfähige Ordnungsrahmen für die digitale Wirtschaft fortentwickeln. Da habe ich mir aufgeschrieben, da schnell was zu zitieren. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Ordnung der sozialen Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter zu schützen und zu stärken. Wir wollen das offene und freie Internet und wie wir es kennen, erhalten und als Raum der Meinungsvielfalt, Teilhabe und Innovation schützen. Dabei werden wir die Gestaltung und Förderung technischer und sozialer Innovation sowie gesellschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen in einem intensiven Ansatz bündeln. Das klingt alles sehr gut. Schauen wir mal, was daraus wird. Also in diesem Abschnitt geht es auch ganz klar noch darum, dass es geht um Netzneutralität, WLAN, es geht um Google, um Datenschutz im Internet, Urheberrechtsschutz, E-Commerce und E-Payment, das sind große Themen, die sich die Regierung in dem Bereich auf die Fahnen geschrieben hat. Sie wollen die Arbeit in der digitalen Welt gestalten. Sie wollen flexiblere und familienfreundlichere Arbeitsformen fördern und entwickeln. Sie sagen ganz klar, dass Arbeiten anders wird. Sie wollen diskutieren und erarbeiten, also verschiedenste Möglichkeiten diskutieren und erarbeiten. Und man hat es erkannt, tut aber nicht viel für die Förderung. Ihr hört Papier. Ich habe mir Notizen auf Papier gemacht, ganz undigital in diesem Fall. Totholzmedien. Totholzmedien. Auch ein Thema in dem Bereich ist die Energiewende und Green IT. Das Ganze wollen sie weiter voranbringen. Ja, das nächste Thema, da bist du wieder dran, oder? Bin ich schon wieder Bildung, Forschung, Wissenschaft? Nein, das nächste Thema wäre der innovative Staat und ich habe das eingangs als sehr interessantes Thema mal angebracht. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass das interessant ist, wobei man natürlich die Frage stellen kann, inwieweit innovativ und Staat tatsächlich eine sinnvolle Wortkombination sind. Aber schauen wir es uns mal an. Hierbei will sich die Bundesregierung verstärkt für digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung einsetzen. Bürgerinnen und Bürger sollen digitale Dienstleistungsangebote bei Verwaltungen nutzen können und diese vergleichbar einfach und effektiv auch angeboten bekommen, wie dies eben bei privaten Anwendungen schon möglich ist. Aufmerksame Zuhörer werden erkennen, dass es hierbei möglicherweise um Themen wie Bürgerportale gehen könnte. Und das ist tatsächlich auch eines dieser Themen. Ganz wichtig dabei ist der Regierung auch, dass der Staat transparenter werden soll und Informationen einfacher und sinnvoller zugänglich gemacht werden sollen. Wie soll das Ganze jetzt im Einzelnen ausscheiden? Die Regierung möchte dabei natürlich eng mit Ländern und Kommunen zusammenarbeiten, um eben die Förderung von nutzerfreundlichen kommunalen E-Government-Angeboten machbar zu tun. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Bürgerportale, Dienstleistungen, die mit Verwaltungsangelegenheiten zu tun haben, im Internet anzubieten, möglichst von Ende zu Ende. Sprich, der Bürger setzt sich zu Hause vor seinen Computer hin und kann sein Führungszeugnis, seine Meldebestätigung, was auch immer er gerne möchte, online beantragen, online bezahlen und hat es ein paar Tage später im Briefkasten. Ein großes Thema ist natürlich dabei auch die Einrichtung von Bürgerkonten, die sichere Authentifizierung möglich machen, bevorzugt natürlich, und jetzt wird der aufmerksame Hörer wieder hellhörig, mit der EID-Funktion des neuen Personalausweises. Jetzt rühmt sich die Regierung natürlich auch in der Hinsicht schon ein bisschen was getan zu haben und ist da ganz stolz auf ihre einheitliche Behördennummer 115. Sicherlich, das ist einer der Anfänge, aber man hat auch erkannt, dass man noch viel mehr tun muss, denn nächstes Beispiel, Thema DE-Mail, hatten wir in der letzten Folge. Auch da hat man erkannt, dass die Einführung nicht so ganz sauber verlaufen ist und die Nutzung einfach noch nicht flächendeckend ist. Da möchte man ganz klar in die Analyse gehen, woran liegt das, was kann man tun, um das zu verbessern. Weiteres Thema ist das bestehende verwaltungsrechtliche Formerfordernisse vereinfacht werden sollen. Das heißt, es soll, wo es denn möglich ist, den Bürgern ermöglicht werden, eben diesen persönlichen Gang aufs Amt zu sparen, beziehungsweise eben die Unterschrift, wenn es denn möglich ist, wegzulassen. Wie man das machen könnte, zum Beispiel mit der qualifizierten elektronischen Signatur. Die Digitalisierung innovativer öffentlicher Dienstleistungen und Prozesse soll natürlich aber auch auf staatliche Geostatistik und andere Datenbestände greifen. Stichwort Open Data. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben auch schon angedroht, dass wir da mal eine Spezialfolge dazu machen. Die wird auch kommen. Deswegen halte ich mich jetzt mit Open Data ein bisschen zurück. Ein Problem, was ich hier finde, ist, dass die Regierung die Autonomie und Handlungsfähigkeit der IT im Staat bewahren möchte. Das ist natürlich einmal sinnvoll, da man genau weiß, was getan wurde, da man genau angeben kann, was getan werden soll. Dennoch finde ich es ein bisschen unklug, eine Beteiligung von Fremdfirmen komplett so auszuschließen, da man einfach sich so Expertenwissen, Expertise mit reinholen könnte und so das Ganze von Anfang an auch richtig aufrollen könnte. Genau. So viel zum Thema innovativer Staat. Aber ich sehe gerade, ich bin auch gleich weiter dran. Und zwar mit dem Thema digitale Lebenswelten in der Gesellschaft verbessern. Was sagt uns denn dieser vielsagende Tim? Break. Was sagt uns denn dieser vielsagende Titel? Vermutlich erstmal nicht viel. Es geht dabei ganz eindeutig darum, den ganzen digitalen Wandel einfach allen Menschen auch zugänglich zu machen. Sorgen und Wünsche der Menschen aufzunehmen und einfach ein Forum zu schaffen, wo man solche Sachen diskutieren kann und wo man solche Wünsche aufnehmen kann. Einmal ist es natürlich ein Thema, die Medien- und Informationskompetenz der Menschen generell erstmal zu steigern, weil mit den neuen Möglichkeiten, die durch die Nutzung von Internet, von sozialen Medien, von E-Government entstehen natürlich auch neue Möglichkeiten, Ängste, respektive Kompetenzanforderungen, und die sollen den Leuten einfach mitgegeben werden. Kinder und Jugendliche zum Beispiel sollen relativ früh an digitale Medien herangeführt werden, um einfach auch vermeidbare Fehler, wie man es in den letzten Jahren gesehen hat, eben gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ganz wichtiges Thema bei den digitalen Lebenswelten sind natürlich auch ältere Menschen. Die haben oftmals Angst vor den ganzen digitalen Neuerungen, sind sehr skeptisch. Was soll ich damit? Das habe ich noch nie gebraucht und überhaupt. Internet, das ist was für die jungen Leute. Und das ist eben auch ein bisschen falsch, weil auch ältere Leute können im Internet sehr, sehr viel anfangen. Gerade wenn wir uns anschauen, was an digitalen Dienstleistungen für die Verwaltung möglich ist, was jetzt auch im medizinischen Bereich möglich sein wird. Und auch da gilt es, diesen älteren Menschen die Skepsis zu nehmen und die für den digitalen Wandel eben ein bisschen zu öffnen. Um das Ganze zu schaffen, sollen die Beteiligungsmöglichkeiten von allen Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden. Zum Beispiel auch mit Prozessen oder Tools, die den Bürgern die Mitwirkung an neuen Themen und an Foren ermöglichen und eben Zugang zu Informationen überhaupt erstmal zu ermöglichen. Wie das Stichwort Open Data, Transparenz. Ein Modellprojekt zum Beispiel, um auch digitales Engagement zu fördern, ist die Einführung eines Modellprojekts Freiwilliges Soziales Jahr Digital. Klingt sehr spannend. Bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Dabei sollen einfach junge Menschen ins Boot geholt werden, um den Umgang und die Anwendung von neuen Medien in den Dienst von gemeinnützigen Einrichtungen zu stellen. Klingt interessant, finde ich. So viel zu den digitalen Lebenswelten. Das nächste Thema wäre Bildung, Forschung, Wirtschaft, Kultur und Medien. Das ist ein eher kleiner Bereich in der digitalen Agenda. Es geht um digitalen Wandel in der Wissenschaft. Man möchte verschiedene Projekte zur Vernetzung und Digitalisierung von Forschung und Wissenschaft fördern. Es geht um den Zugang zu Wissen als Grundlage für Innovation zu sichern. Also man möchte jetzt endlich mal eine Open Access Strategie für effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich geförderten Forschungspublikationen und Daten schaffen. Es gibt eine Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft, das heißt, das Bildungssystem soll an die neue digitalen Anforderungen angepasst werden. Das Innovationsziele der Digitalisierung sollen genutzt werden durch gängige Wertschöpfungsketten von Grundlagenforschung bis hin zum Transfer und Verwertung in der Wirtschaft. Es geht um Innovationsförderung und um Stärkung der Forschung zur Digitalisierung der Medizin. Dann ist, sagt man auch, durch Forschung den digitalen Wandel verstehen. Also man möchte die Forschung vorantreiben, um den digitalen Wandel, wie er gerade passiert, auch vollends zu verstehen und zu verinnerlichen. Es gibt noch einen kleinen Abschnitt Kultur und Medien. Da geht es einfach nur um Schaffung und Zugang zu Kulturgütern und medialen Inhalten. Man möchte die Online-Bereitstellung von digitalen Kulturgütern vorantreiben und Inhalte sollen dann, soweit urheberrechtlich möglich sind, offen auch zur Verfügung gestellt werden. Ja, jetzt habe ich noch das nächste Thema. Und zwar geht es hier um Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und die Wirtschaft. Auch hier möchte ich gleich mit einem Zitat beginnen. Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, Sicherheit und Schutz im Netz so herzustellen, dass die Digitalisierung ihr volles Potenzial für Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland entfalten kann. Das lässt sehr viel Interpretations- und Hoffnungsspielraum. Auch dieser Bereich ist unterteilt in verschiedene kleinere Bereiche. Es geht zum Beispiel darum, mehr Schutz für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen im Netz. Ziel ist es hier, die Privatsphäre jedes Einzelnen zu schützen und zu unterstützen, sich selbst zu schützen, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Die Bundesregierung möchte einfache Sicherheitstechniken haben, diese fordert sie auch und möchte auch entsprechend das ganze Thema fördern. Wie auch in anderen Bereichen schon anklingen konnte, möchte die Bundesregierung die Sicherheit bereitstellen der Infrastruktur, und zwar durch den neuen Personalausweis, die E-Mail, und Deutschland möchte auch Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Sie möchten, es gibt dazu verschiedene Programme, die sie aufgesetzt haben. Dazu gibt es auch verschiedene Broschüren, die habe ich schon auf der CeBIT rumspringen sehen. Eins heißt zum Beispiel selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt. Das andere heißt Deutschland sicher im Netz oder Allianz für Cybersicherheit. Da war sie wieder, unser Cyber. Dann möchte die Bundesregierung natürlich auch einen modernen Datenschutz für das Informationszeitalter. Hier habe ich auch wieder ein Zitat rausgesucht, weil das sagt mehr als alles andere. Wir setzen uns für einen modernen Datenschutz auf hohem Niveau ein, damit die Freiheit und Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger weiterhin gewährleistet werden. Das lassen wir jetzt so stehen und gehen weiter zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich der Verbraucherschutz in der digitalen Welt. Auch wenn es blöd klingt, habe ich hier wieder ein Zitat. Die Souveränität der Verbraucherinnen und Verbraucher auf den digitalen Märkten muss wiederhergestellt und gesichert werden. Dabei fallen so Buzzwords wie Privacy by Design und Privacy by Default. Also auch die digitale Agenda strotzt vor Anglizismen. Ich hoffe, dass die Bundesregierung das genauso versteht wie die Netzwelt. Dann geht es um die digitale Infrastruktur als Vertrauensraum. Also man möchte die digitale Infrastruktur als Vertrauensraum stärken und sagt dabei, wir setzen uns dafür ein, dass unser Land einer der sichersten digitalen Standorte weltweit bleibt. Das heißt, Betonung auf bleibt. Bleibt. Deswegen musste ich das unbedingt auch zitieren. Und natürlich nimmt das Wort Cyber auch wieder einen großen Abschnitt ein. Es geht nämlich um mehr Sicherheit im Cyberraum. Ich möchte gerne mal so einen Cyberraum sehen, da würde ich gerne mal reinschauen. Und zwar möchten sie es erreichen durch die Stärkung des BSI mit mehr Ressourcen, bessere Zusammenarbeiten der Behörden im nationalen Cyberabwehrzentrum, das heißt die Behörden, die da drin sitzen, also die verschiedenen Geheimdienste, dürfen sich jetzt auch unterhalten. Bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden im Allgemeinen. Sie wollen die Kompetenzen von BKA und Bundespolizei in den Bereichen Cybercrime, Cyberspionage und Cybersecurity. Hier verheddert man sich durch das ganze Cyber, verheddert man sich hier beim Sprechen. Dann soll jetzt endlich auch mal das Strafrecht an die digitale Zeitalter angepasst werden. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz wird besser technisch ausgestattet und wird natürlich auch gestärkt. Und als kleinen Nebensatz möchte man auch die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit. Man spricht hier zum Beispiel im europäischen Raum, aber das ist bloß zum Beispiel. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo wir diese ganzen Informationen herhaben, die haben wir uns natürlich nicht alle ausgedacht. Das eine oder andere haben wir zitiert. Und zwar beruht das alles, und zwar ungefiltert, bis auf unsere ein, zwei Kommentare, die wir dazu gebracht haben, auf dem Papier Digitale Agenda 2014 bis 2017, was die Bundesregierung rausgegeben hat. Das werden wir entsprechend verlinken. Wie das mit Bundesregierungsseiten ist, ändern sich die Links sehr gern und sehr oft. Wir versuchen, da dran zu bleiben, zumindest, dass auch das PDF weiter zur Verfügung steht, dass man jederzeit nachlesen kann, was die digitale Agenda so zu bieten hat. Das Gute ist ja, Thorsten, du musst dieses Dokument nur noch bis 2017 verlinkt lassen, weil dann ist das Ding eh abgelaufen. Seht ihr schon drauf. Digitale Agenda 2014 bis 2017. Und das stimmt, 2017 ist alles vollumfänglich umgesetzt. Auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt zu vorschnell zum nächsten Thema kommen, haben wir vielleicht die europäischen und internationalen Dimensionen der digitalen Agenda noch vergessen? Die europäischen und digitalen Dimensionen? Ja, mein Thema. Ach ja, na dann leg los. Aber ich halte mich da auch gerne kurz, weil mein eigentlichen Top-Joke aus diesem Thema hat mir der Thorsten jetzt schon geklaut. Natürlich, ich hatte es eingangs erwähnt, als EU-Mitglied muss man natürlich auch europäische und internationale Dimensionen betrachten. Und selbstverständlich sind Themen wie Netzausbau, Netzneutralität, Datenschutz, IT-Sicherheit auch europäische Themen. Soweit, so gut. Um das auch wirklich gewährleisten zu können und in einen Dialog treten zu können, möchte die Regierung einen unabhängigen Digital Champion benennen. Ich bewerbe mich. Mach mal. Das ist nämlich ein deutscher Internetbotschafter. Du bist prädestiniert dafür. Ich denke eher, Sascha Lobo wäre dafür prädestiniert. Das wäre auf jeden Fall mal lustig. Wie gesagt, der Digital Champion, ein unabhängiger deutscher Internetbotschafter gegenüber der Europäischen Kommission, und der soll dort etablierte nationale Maßnahmen vorstellen, das dürfte kurz werden, und sich zugleich Informationen über Best-Practice-Modelle aus anderen Mitgliedstaaten einholen. Könnte schon eher ein Thema werden. Die digitale Agenda wird natürlich auch entsprechend in internationalen Organisationen vertreten. Und jetzt kommt auch hier sehr, sehr häufig das Wort Cyber vor, was mich sehr, sehr irritiert hat. Zum Beispiel ein transatlantischer Cyber-Dialog. Es gibt einen Cyber-Rüstungswettlauf und natürlich damit verbunden auch Cyber-Sicherheitspolitik. Bin ich froh, dass auf das CeBIT die Cyberpolizei war? Ich denke, man kann das ganze Thema auch umbenennen in Cyber-Agenda. Cyber-Agenda? Ja, natürlich wird die ganze Geschichte auch Diskussion am Nachfolgeprozess der beiden Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, das nannte sich damals WSIS plus 10, einschließlich des Internet Government Forums oder kurz IGF und dessen Vorbereitungstreffen der Eurodig IGF Deutschland in Zusammenhang gebracht. Sehr, sehr viele komplizierte Wörter, sehr, sehr viele komplizierte Abkürzungen. Und hinten raus kommt nochmal mein Lieblingsteil der ganzen digitalen Agenda, nämlich folgender Satz, den ich gerne mal so, Zitat, aus dem Dokument entnehmen möchte. Der Cyber-Kapazitätsaufbau, Klammer auf, Cyber-Capacity-Building, Klammer zu, sowie im engeren Sinne der Aufbau von Kapazitäten im Bereich Cybersicherheit, Klammer auf, Cyber Security Capacity Building vorangetrieben. Ja, man sieht schon, sehr oft das Wort Cyber, das macht das Ganze natürlich ein bisschen zumindest diskussionswürdig. Generell finde ich, dass die Regierung mit der digitalen Agenda zumindest erstmal positiv zu sehen erkannt hat, dass was zu tun ist. Dann wird es bei mir aber schon ein bisschen dünn mit den Pros des Ganzen. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein, Thorsten? Weil sonst würde ich direkt in meine Kontras gehen. Also beim Lesen dieser digitalen Agenda ist mir der Eindruck entstanden, dass die digitale Agenda in der Version, sagen wir mal 01, von jemandem geschrieben wurde, der sich tatsächlich mit der Digitalisierung auskennt, mit dem digitalen Wandel. Dann hat er das so nach und nach den Politikern gezeigt und auch den Lobbyisten gezeigt. Und so nach und nach wurde das ganze fachlich gute Konzept zu einem politischen Konzept umgebaut. Dennoch muss man sagen, es gibt ein paar Dinge, die Deutschland wirklich voranbringen können. wenn sie denn so umgesetzt werden, wie es da drin steht. Die digitale Agenda geht von 2014 bis 2017. Wir haben jetzt 2015 und mir fällt mindestens ein Punkt ein, der schon nicht mehr, der direkt von der digitalen Agenda abweicht. Ich habe mir schon gedacht, dass das Thema noch kommt. Ja, wie gesagt, also mir fallen dann auch, wie du schon sagtest, das hat mal einer geschrieben, der sich auskennt. Aber dann eben kam die Politik und ja, auch sicherlich die Lobbyisten ins Spiel. Was darin resultierte, dass das Ganze, finde ich, äußerst schwammig formuliert ist. Natürlich politisch Sprech angepasst, ganz klar. Aber was mir besonders auch fehlt, sind Meilensteine. Klar, das Ganze geht von 2014 bis 2017. Ein Teil ist schon total abgewichen, wie du gerade sagtest. Aber warum nicht ein Ziel setzen? Bis September 2016 haben wir in allen ländlichen Gebieten Breitbandinternet, zum Beispiel. Du hast recht, das ist, so geht man eigentlich mit Projekten um. Sollte man meinen, ja. Das liest sich, wie gesagt, wie ein Wahlkampfpapier. Was mir auch besonders ins Auge gefallen ist, das hat einer geschrieben, aber der hat eben dann nur seine Vorgesetzten und seine Minister gefragt. Aber eben den gemeinen Bürger, der auf der Straße rumläuft und nach Internet lechzt oder nach Digitalisierung lechzt, der wurde nicht gefragt. Wir haben später noch ein Beispiel, ihr werdet es vielleicht schon ahnen, wo man sieht, wie man es auch machen kann. Mir fehlt da, wie gesagt, eben auch der Punkt Bürgerbeteiligung. Gut, aber so viel erstmal zur digitalen Agenda. Ihr merkt schon, das ist ein schwieriges, sehr, sehr trockenes Thema. Aber es gehört natürlich zum ganzen Bereich E-Government, zum digitalen Wandel dazu. Deswegen wollten wir euch das gerne mal vorstellen. Aber mit unserem Hauptthema sind wir, denke ich, durch, Thorsten. Ich glaube auch. Also ihr werdet merken, es ist ein sehr, sehr trockenes Thema. Deswegen tun wir uns eigentlich relativ schwer damit. Aber wir bleiben an dem Thema dran. Wir werden es weiter beobachten und gelegentlich mal wieder Bezug nehmen auf diese Folge und gelegentlich auch mal wieder nachschauen, was sie denn bei der digitalen Agenda so getan hat. Die digitale Gesellschaft, die treibt Dinge voran. Ja, dann kommen wir jetzt zu den News. Ach ja. Ich habe was erfunden. Du hast was erfunden. Ich habe was erfunden. Und zwar, du kennst E-Government. Natürlich. Du kennst Mobile Government. Also selbstverständlich. M-Government, ja. Was fehlt noch? Also, schau an, Apple mit der Apple Watch ist so erfolgreich. Jetzt können wir Government nicht nur zu Hause am PC oder mit unseren Smartphones im Café. Nein. Du möchtest tragbares E-Government machen. Ich möchte Wearable Government, V-Government, W-Government, WearGov. WearGov, geil. Das habe ich jetzt einfach mal so erfunden, nur damit es mal einer gesagt hat. Patent pending. Patent, genau. Vielleicht kommt mal einer auf die Idee, es tatsächlich umzusetzen. Aber jetzt bist du dran. Ja, wir haben ja jetzt die digitale Agenda betrachtet und wir haben natürlich euch schon mehrere Themen aus dem Bereich E-Government näher gebracht. Und unsere Freunde von netzpolitik.org haben jetzt dann auch mal einen Artikel dazu geschrieben und festgestellt, dass wir im ganzen Bereich E- und Open Government, also Deutschland im E- und Open Government, doch noch rückständig ist. Die haben sich zum Beispiel den Bericht des World Justice Projects oder WJP angeschaut und die haben einen Open Government Index veröffentlicht. Und von 102 untersuchten Ländern landet Deutschland auf Platz 15. Hinter so Größen wie Schweden oder Norwegen oder Neuseeland. Gut, kann man ja sagen, 15 von 102 ist ja nicht so schlecht. Aber, Thorsten, du erwähntest es eingangs, unsere Bundeskanzlerin sieht Deutschland ja da durchaus auch in einer Führungsrolle und ganz weit vorne mit dabei. Und da ist Platz 15 natürlich jetzt eher suboptimal. Es kommt immer darauf an, von wie viel. Von 102. Aber dennoch, man muss sich anschauen, was da für Länder vor uns stehen. Und interessant wird es, wenn man sich diese vier Kategorien anschaut, die da untersucht wurden. Und da schneiden wir besonders schlecht im Zugang zu öffentlichen Dokumenten ab. So ist zum Beispiel nur einem Viertel der dort befragten Personen bekannt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich Dokumente anzuschauen, die in Regierungskreisen veröffentlicht oder bearbeitet werden. Und von denen, die schon mal eine Auskunft einholen wollten, geben viele an, dass sie durchaus eher durchwachsene Erfahrungen damit gemacht haben. Beispielsweise keine Antwort, unvollständige Antwort seitens der Behörden. Das heißt, da haben wir noch argen Nachholbedarf. Und der ganze Artikel ist durchaus mal interessant zu lesen. Den werden wir natürlich wie gewohnt auch verlinken. Die anderen vier Kategorien könnt ihr euch da gerne mal anschauen. Ist auf jeden Fall lesenswert. Ja, und daraus schließt sich natürlich die Frage an, die E-Government Computing stellt, brauchen wir eine Agentur Digitales Deutschland? Jetzt geht unsere Gesetzgebung natürlich schon mal in die richtige Richtung und ebnet den Weg zum ganzen Bereich E-Government. Siehe Personalausweisgesetz, E-Akte, etc. pp. Dennoch sind wir mit E-Government nur, wie wir vorhin gerade gehört haben, Mittelmaß in Europa. Und da ist jetzt natürlich die Politik in der Pflicht. Ein weiterer Punkt oder eine Möglichkeit wäre natürlich weitere gesetzliche Regulierung. Anderer Punkt wäre die optionale Steuerung der digitalen Agenda und digitalen Verwaltung. Letzteres kann zum Beispiel auch von einer eben sogenannten Agentur Digitales Deutschland gesteuert werden, die natürlich noch ins Leben gerufen werden müsste. Dann aber eine solche Steuerung wohl umfangreicher angehen könnte als eine Regierung in einer 4 Jahre dauernden Legislaturperiode, weil das Ganze ist nun mal leider nicht nach 4 Jahren abgetan. Ja, aber auch dazu könnt ihr euch sehr gerne mal diesen Artikel durchlesen. Wie denn so eine Agentur ausschauen könnte, das steht da alles sehr, sehr schön erklärt und sehr bildlich veranschaulicht. Ja, der Europäische Gerichtshof hat mal wieder ein Urteil gefällt und diesmal zu biometrischen Personalausweisen und er ignoriert dabei komplett den Datenschutz. Ich möchte da jetzt nicht viel tiefer drauf eingehen. Ich kann darauf verweisen auf den Artikel bei netzpolitik.org, der sehr viel Auskunft darüber gibt, warum und weshalb der Datenschutz bei diesem ganzen Thema eher vernachlässigt wurde. Ja, und da wir ja gerade gemerkt haben, in Deutschland haben wir noch Nachholbedarf, schaue ich jetzt mal nach Großbritannien, weil die bekommen jetzt den ersten Chief Data Officer. Der soll ganz einfach dafür sorgen, dass die ohnehin schon nicht ganz so schlechte Transparenz der Regierung in Großbritannien noch weiter ausgebaut wird. Dass vorhandenes Potenzial ausgeschöpft wird und dass eben mehr Transparenz geschaffen wird, dass den Bürgern auch gezeigt wird, hier könnt ihr wirklich was tun. Und dazu hat der CDO, Mike Bracken heißt der Gute, 3 Hauptziele. Einmal die Definition und Durchsetzung eines neuen Datenstandards. Zweitens das Vorantreiben von Open Data und bestehende Dokumente öffentlich machen, soweit denn möglich und nicht zu vertraulich. Und als drittes Open Data eben auch als Werkzeug für Regierungsentscheidungen etablieren. Ja, finde ich eine interessante Geschichte. Großbritannien geht da voran. Ja, die Bundesregierung geht auch voran und die haben vor einiger Zeit die Initiative D21 entwickelt oder gestartet. Ich durfte gestern Gast sein beim Stammtisch in München. Und die Frau Staatsministerin Cornelia Rogal-Grote hat festgestellt, dass sich viele Beamte in Deutschland mit dem Thema Open Data schwer tun. Ach. Das heißt, in Großbritannien gibt es extra jemanden, der dafür zuständig ist, der den Bürgern zeigt, hier, pass auf, das haben wir alles, nimm und sag uns, was du noch willst. Und in Deutschland bleiben die Beamten, ich sag's es auf gut Deutsch, mit ihrem Arsch auf den Daten hocken. So ist es. Da ist eben genau der Fehler. Großbritannien treibt das über Ländergrenzen hinweg voran. England, Schottland, Wales. Und ich habe hier eine Meldung aus Reutling. Gut, das ist Deutschland, aber man sieht schon, das ist wieder nur ein Einzelfall. Denn in Reutlingen kann das städtische Dienstleistungsangebot jetzt neuerdings auch mit dem neuen Personalausweis genutzt werden. Dazu gehören beispielsweise Personenstandsurkunden wie Eheurkunde, Geburtsurkunde oder Übermittlungssperren. Und Reutlingen ist damit die erste Stadt in Baden-Württemberg, die das ihren Bürgern ermöglicht. Finde ich gut. Ein neues Bürgerportal. Ja, und ich mache gleich weiter mit dem Thema Open Government. Diesmal schauen wir gen Westen nach Frankreich. Und zwar gibt es jetzt in Frankreich den Code Civil auf GitHub. Das heißt, man kann den Code Civil seit der ersten Version versioniert nachverfolgen. Welche Änderung wurde wann gemacht und natürlich eingecheckt. Entwickler unter euch werden wissen, wie GitHub funktioniert. Es gibt ein ähnliches Projekt in Deutschland, das allerdings so vor sich hin dümpelt. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn wir eine Änderungshistorie auch von unseren deutschen Gesetzen hätten. Fangen wir doch mal mit dem Grundgesetz an, so wie in Frankreich mit dem Code Civil. Das wäre doch ein Thema. Ja, und vor allen Dingen auch was viele Menschen interessiert, wo sich gerade Studenten zum Beispiel große Teile daraus ziehen könnten und nachverfolgen können, wie hat sich das entwickelt, was da gerade eben vor uns liegt. Vor allen Dingen auch, wer hat die Änderung eingebracht? Ja, aber bevor wir uns wieder traurig über die Möglichkeiten in Deutschland äußern, schauen wir doch mal nach Österreich. Denn die machen digitale Agenda schon ein bisschen besser. Wir hatten es ja schon ein paar Mal als Thema bei unserem Podcast. Und die digitale Agenda Wien geht jetzt in die mittlerweile dritte Runde. Der Entwurf zu eben dieser digitalen Agenda, der anhand von Vorschlägen seitens der Bürger eben erbracht wurde, kann nun angesehen und diskutiert werden. Das ist tatsächlich Partizipation der Bürger und ein großer, vorteilhafter Unterschied zu der digitalen Agenda der Bundesregierung, wie ich finde. Ja, in Österreich dürfen die Bürger mitschreiben an der digitalen Agenda. Jetzt gehen wir weiter zu einem Thema, was jetzt nicht direkt was mit E-Government zu tun hat, aber alle Kommunen genauso betrifft wie jeden anderen Webseitenbetreiber. Google hat in der letzten Woche ein Update gemacht und verändert das Ranking, wenn eine Seite nicht mobilfähig ist. Das heißt, ab sofort gilt für alle Webseiten, auch für die Webseite des kleinen 100-Einwohner-Dorfes, die Website Mobile First. Das heißt, denkt dran, wenn ihr eine Webseite habt, auch wenn es eine kleine Kommunenwebseite ist, die muss als allererstes gut ausschauen auf einem mobilen Endgerät, weil sonst wird dann Google nicht mehr gefunden. Die Frage ist nur, wann dringt das zu den kommunalen Webseitenbetreibern vor? Ich hoffe ja, das hören uns einige zu. Dann, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, ich schaue als nächstes nach Herford in Nordrhein-Westfalen. Die haben nämlich jetzt eine Möglichkeit zur digitalen Anhörung geschaffen. Das heißt, Bürger können online auf Schreiben der Bußgeldstelle reagieren, zum Beispiel, wenn sie geblitzt worden sind. Das spart natürlich sowohl für den Bürger als auch für die Sachbearbeiter in der Kommune Zeit und entlastet Personal und Ressourcen. Laut den Herfordern liegt die Akzeptanz dabei auch bei überraschend guten 30% für ein freiwilliges E-Government-Angebot. Und selbst Rentner oder ja, Menschen 60, 70 plus haben das wohl schon in Anspruch genommen. Finde ich eine nette Sache. In der Tat, aber das sind natürlich wieder Übergänge wie von Profis. Ich habe natürlich auch hier was zum Thema Bußgeld bzw. Blitzen. Es war neulich wieder der Blitzmarathon in ganz Deutschland. Und jetzt rate mal was? In NRW durften die Bürger mitbestimmen, wo denn die Blitzer aufgestellt werden. Jetzt fragt sich die Meldung auf dem Portal von NRW, sagt, dass die Bürger sich natürlich die Stellen rausgesucht haben, die sie am sicherheitsrelevantesten fanden. Natürlich. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Ja, und jetzt machen wir gleich weiter mit Kurioses. Ja, da habe ich eine Meldung aus Göttingen gefunden. Dort werden nämlich Fundsachen in einer Online-Aktion versteigert. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, die Auktion startet mit einem festgesetzten Höchstpreis und fällt mit der Zeit. Das heißt, schon am Anfang können niedrige Gebote abgegeben werden und der Zuschlag wird dann erst erteilt, wenn eben die Zeit abgelaufen ist und das niedrigere Gebot erreicht ist. Es sei denn natürlich, es schlägt einer vorher für einen höheren Preis zu. Das Ganze, und warum das auch kurios ist oder warum wir das als kurios eingestuft haben, folgt dem Vorbild von niederländischen Blumenauktionen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die Blumen aus den Niederlanden mal was mit E-Government zu tun haben. Jedenfalls habe ich mir diese Auktion mal angeschaut und da sind tatsächlich ganz interessante Sachen dabei. Smartphones, iPhones, Kameras oder auch Uhren. Das Ganze ging letzte Woche am 23.04. los. Schaut's da mal rein, wenn ihr wollt. Darf man daraus nicht Göttinger mitmachen? Es stand keine Ausnahmeerklärung dabei. Wahrscheinlich muss man sich mit dem NPA authentifizieren. Das wäre spannend, halte ich aber für ausgeschlossen, nachdem ich mir die Seite angeschaut habe. Okay, das war's, wir sind durch. Ich möchte mich nochmal für meine Stimme entschuldigen, für die vielen Huster. Ich hoffe, dass ich so einiges rausgeschnitten bekomme, dass es nicht ganz so grauenvoll für die Ohren ist. Aber wir wollten unbedingt das Thema digitale Agenda noch in diesem Monat auf die Spur bringen. Wir halten euch auf dem Laufenden und wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Schöne Restwoche, schönes Wochenende und frohe Pfingsten. Bis zum nächsten Mal. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Vorteile des digitalen Fortschritts nutzen können. Vernetzte Hausgeräte, neue Online-Bildungsangebote, intelligentes Energiesparen, Telemedizin und mobiles Arbeiten. Der digitale Wandel bietet große Chancen, Wohlstand und Lebensqualität zu sichern. Deshalb hat die Bundesregierung eine umfassende digitale Agenda 2014 bis 2017 verfasst. Alle gesellschaftlichen Gruppen sind aufgerufen, sich am digitalen Wandel zu beteiligen. Am 20. August haben die Bundesminister Gabriel, de Maizière und Dobrindt die digitale Agenda in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Cyber, Cyber! Cyber, Cyber! Was noch vor kurzem Zukunftsvision war, ist heute in Deutschland alltäglich und aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Jeder kann an nahezu jedem Ort elektronisch kommunizieren, Informationen abrufen, sowie Produkte und Dienstleistungen im Internet kaufen und sich online fortbilden. einer digital vernetzten Welt. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder Universität und ihren eigenen. 1, 2, 3, 4 Wänden. Yeah. Cyber, Cyber. Cyber, Cyber. This one goes out to Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier.